Tiefen noch viel tiefer in mich hinein. 4, 3, 2. Ich stelle mir nun eine ästhetisch grüne Farbe vor. Sie wird mir immer deutlicher und deutlicher und steht nun klar vor mir. 1. Jetzt sehe ich ganz deutlich, wie sich dieses sinnliche Grün zum Venus-Symbol bildet, mit blassem Rosarot als Hintergrund. Und ich mache mich bereit, mich auf meine Wesensseite Venus einzustimmen. Ich verbinde mich mit meinem Schönheitssinn, meiner nach Perfektion und Liebe strebenden Seite, meinem persönlichen Glück, meiner erotischen Anziehung. Im körperlichen Bereich gehören Niere, Blase, die weiblichen Geschlechtsteile, Drüsentätigkeit und die Venen dazu. Von meiner Venusseite kommen Kunstsinn, Wohlgefallen, Besänftigung, mein Gefühlsausdruck in persönlichen Beziehungen, Zuneigung, sinnliches Genießen, Ausgleichen von Gegensätzen, perfektes Maß, Liebe. Nun lege ich alle Gedanken ab und gebe mich harmonisch ausgewogenen Gefühlen hin. Mit diesem harmonischen Grün des Venus-Symbols verbinde ich viele breite Stufen. Verliebt, o schöne Welt, Rosenlaube, Romantik, Blüten, Geliebter und Geliebte, Blumen, Erotik, leicht ist mein Herz, Anmut und Schönheit, Pavillonkuppeln im Park, dekoratives Arrangement, ovale Zierteiche, tiefer, tiefer, tiefer, viele Stufen tiefer. 2 Tauben, reizvoll abgestimmte, lockende Atmosphäre, geschwungene Formen, Leichtigkeit, Zärtlichkeit, weich und lieblich, weiße Alabasterstatuen, zierliche Schmuckstücke, lange Wimpern, ein tiefer Blick, Liebe, die keiner Worte bedarf, liebliche Erscheinung, Kupfer, verspielte Musikpassagen, zahme Rehe, Anima, Liebenswürdigkeit, Heiterkeit, Versöhnlichkeit, schwärmerische Gefühle. Liebe auf den ersten Blick. Freude an Geselligkeit, Vergnügungen und Spielen. Schöne Kleidung. Lebenskunst. Sorglosigkeit. Sympathien. Verwöhnung. Wählender Geschmack. Zusammenführen von sich ergänzenden. Das Verhältnis zur Welt aus der Empfindung heraus bestimmt. Licht ist grün. Maß und Proportion. Im künstlerisch Gestalteten. Taktvolles Feingefühl, generell entgegenkommend, Harmoniebestrebungen, Schöngeistigkeit. Aus dieser reizvoll grünen Farbempfindung heraus arrangiert sich ein ansprechendes Bild. Es wird immer deutlicher. Eine hügelige, bezaubernde Gartenlandschaft mit lichten Laubbaumgruppierungen und farbenfrohen Wiesen, duftende Rosenlauben, blühende Bäume und Sträucher, Linden mit ihrem milden, weichen Geruch, Bienen, Schmetterlinge und weiße Tauben. Symmetrische Anlagen mit kunstvoll gesetzten Akzenten, Wasserspiele in Zierteichen, Sinnesfreude, Libellen, Singvögel, liebliche Musik von einem verborgenen Pavillon kommen, Sympathie und Zuneigung zu allem Leben. Eine weiße Statue mit einem verlockenden Lächeln um die Lippen. Eine Ballettaufführung im Park. Schwäne. Ja, ohne meine Venusseite wäre die Welt für mich leblos und farblos. Sie vermittelt das Erleben des Schönen, Ausgewogenen, das erregende Prickeln bei bezauberndem Charme und bei Blick- und Hautkontakt. Hier stellt sich meine lebensfrohe, nach Harmonie strebende Seite im Bilde dar. Ein liebliches, blumiges Aroma liegt in der Luft und deutet auf romantische Versprechungen hin. Ausgewogenheit zwischen Körper und Seele, körperlicher und seelischer Liebe, Erotik, ein starkes Empfinden von lebensfreudiger Hingabebereitschaft. Meine Sinne sind erfüllt von Lebenslust, stimmungsvollen Reizen, leicht und unbeschwert in der Gegenwart. Durch einen inneren Sinn für Ästhetik fühle ich die verfeinerten Schattierungen harmonischer Stimmungen und Begegnungen. Gefühlsmäßig perfekt gesetzte Akzente, verspielt und doch in harmonischem Gleichgewicht. musische Neigungen. Lust und Liebe zehren von den Anregungen des gewählten Dus. Sich für den Partner attraktiv machen. Angenehme Umgangsformen, Beliebtheit. Ich öffne mich der Liebe, Schönheit und vollendeter Harmonie. Harmonie. Harmonie. verbinde mich mit der Empfindung lockenden Grüns. Angenehme Sinnesreize, Düfte, Farben, Lebenslust erfasst mich, erfüllt mich, springt über wie ein Funke. Ach, ich bin glücklich und lasse es jauchzen, tanzen und frohlocken in mir. Wie schön ist es zu leben, zu lieben, zu geben und zu empfangen. Ich liebe das Leben. Fundamentale Natur meiner Liebesbedürfnisse, Sinnesfreude, Verbindlichkeit, Schönheit der Jugend, Himmelsstern, Abendstern, Morgenstern. Wohl proportionierte Formen, geschwungene Linien, Zierspiralen, vom angenehmen, harmonischen Angezogensein, attraktiver Charme, anziehende Ausstrahlung, Seidenstickerei, Düfte, Begegnungen, Plaudern, wohlklingendes Lachen, Klangfarbe, melodisches Sprechen, unbeschwertes Singen, Verwöhnen und verwöhnt werden, liebenswerte Welt, gemeinsame Spaziergänge, die ersten Sterne, der Duft unsichtbarer Blüten, Nähe, Berührung, Übereinstimmung, liebevoller Austausch. Mein natürliches Bedürfnis zu lieben und geliebt zu werden. Ich empfinde mich in vollendeter Harmonie, heiter, mitfühlend, nach Gemeinsamkeiten und Ergänzungen strebend, geteilte Freude. Bin ich glücklich, so sehe ich die Welt mit den Augen der Liebe. Von dort kommen meine Schönheitsideale, mein Perfektionsstreben, meine Fähigkeit zu genießen und ästhetisch zu gestalten. Meine Liebesfähigkeit. Im körperlichen Bereich gehören Niere, Blase, die weiblichen Geschlechtsteile, Drüsentätigkeit und die Venen dazu. Verbunden mit meiner persönlichen Liebesfähigkeit, meinem Schönheitssinn, meinem Harmoniestreben, meiner Glückserwartung, eingestimmt auf meine Anima-Seite, der Venus, bildet sich in den blassroten Tönungen wieder das vertraute, aufgelockerte, ästhetisch grüne Venus-Symbol, mit dem ich alle nun gemachten Erfahrungen verbinde. Nun zähle ich mich langsam wieder zurück in mein Tagesbewusstsein. 1. Helles Licht, alle Farben enthaltend. 2. Veilchen duftendes Violett. 3. Himmelblau. 4. Verspieltes Grün. 5. Zartes, helles Gelb. 6. Sinnliches Orange. 7. Geschmackvolles Rot. 8. Meine Empfindung: Ich liebe meinen Körper, verbindet sich mit meinem Körper. 9. Mein Körper liebt mich. 10. Perfekte Vollendung körperlicher Gestaltung. Deutlich bin ich mir meiner Sinneswahrnehmungen bewusst und glücklich spüre ich mich. Mein ganzer Körper ist harmonisiert. Nun wandert meine Aufmerksamkeit zur Stirne. Deutlich spüre ich dort Leichtigkeit und Frische, weiche Haut, sanfte Zufriedenheit im Gesicht, über den ganzen Kopf hinweg, über Genick und Schultern, über den ganzen Körper bis in die Fingerspitzen, bis in die Zehenspitzen. Schönheit und Ebenmaß im ganzen Körper. Sympathie und Glück erfüllen mich. Ich lasse nun meinen Atem tiefer und stärker werden. Nun balle ich meine Hände zu Fäusten, winkle die Arme an und strecke sie mehrmals kräftig pumpend senkrecht nach oben. Auf, ab, auf, ab. Jetzt setze ich mich mit einem Schwung aufrecht hin und öffne die Augen. Ich bin hellwach, lebensfroh und entgegenkommend.